3. Aufbewahren. Guardar. Lebensmittel. O alimento. Waschen. Lavar. Saugen. Aspirar. Den Tisch decken. Pôr a mesa. Die Brille aufsetzen. Pôr os óculos.